Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal die Nummer 21 und wir schreiben den 15.04.2020. Und auch wieder bin ich nicht alleine, Reinhard ist wieder dabei. Hallo Reinhard. Ja, hallo zusammen, ich bin ja fast schon wie zu Hause hier. Corona-Witz übrigens. Ne? Genau, du hast jetzt schon so einige Folgen hier mit bestritten und man merkt auch irgendwie so ein Gespräch unter zwei Personen ist doch was anderes, als wenn man so alleine für sich in das Mikro reinspricht. Ja, hoffentlich auch für die Hörer. Ne? Also natürlich, natürlich. Angenehmer. Weil du ja ein großer Fan von Wiederholungen bist oder auch nicht, sag doch nochmal kurz, wer bist du eigentlich? Ja, genau. Also ich bin Reinhard. Ich bin ein Lehrer mit bei dir am Berufskolleg, also an einem technischen Berufskolleg in Bochum. Ich unterrichte Elektrotechnik und Informatik, hauptsächlich bei den informationstechnischen Assistenten und in der Fachschule. Gestern hatten wir zwei Schüler von mir auch hier als Gast. Genau, und ja, die stehen jetzt kurz vor dem Abschluss und die habe ich eben unterrichtet. Genau, ja. Gibt ja immer die Hoffnung, dass auch wieder neue Hörer dabei sind, dass man, und die wollen wir natürlich auch alle abholen, ne? Jeder da, wo er steht, wie man das genau in der Bildung so schön sagt. Ja. Ja, und wir haben auch so einige Veranstaltungen, ich sag mal in Anführungszeichen Fortbildungsveranstaltungen miteinander durchlebt, den ich jetzt mal so unter den Sammelbegriff chaotische Bildung zusammenfassen möchte. Und zwar fasse ich da so alles irgendwie drunter. Zum einen, was so irgendwie aus dem Chaos-Umfeld, also dem Umfeld des Chaos Computer Club kommt. Und auch, was so nicht in die traditionelle Fortbildungslandschaft so reinpasst. Und da wollen wir heute mal so einen kleinen Querschnitt, eine kleine Rundschau mal durch dieses Feld unternehmen und mal gucken, was es da so gibt an spannenden, interessanten Dingen. Fangen wir mal mit dem ersten Themenblock an, Barcamps. Ein Barcamp. Was ist eigentlich ein Barcamp? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist ja mal, also wenn man jemandem erzählt, man geht zu einem Barcamp und der kennt das nicht, dann ist es auch mal äußerst schwer, das zu erklären, was das überhaupt ist, was man sich darunter vorstellen soll. Ja. Also jeder, der auf dem Barcamp war, hat das sicherlich schon erlebt. Also eigentlich ist es ja so eine Art Konferenz. Wobei es auch häufig als Unkonferenz bezeichnet wird, witzigerweise. Ja, genau. Es ist so das Gegenteil fast von einer Konferenz, aber auch nicht so richtig, weil es ja schon Elemente davon hat. Also vielleicht mal so die wesentlichen Elemente einer Konferenz. Es gibt Speaker, also Vortragende, und es gibt irgendwie Teilnehmer, die sich das dann anhören und konsumieren. Ja, und bei einem Barcamp würde ich sagen, ist diese Trennung da einfach nicht so klar oder einfach gar nicht gegeben, weil jeder, der da hingeht zu so einem Barcamp, auch automatisch oder vielleicht nicht automatisch, aber eben auch Teilgeber sein kann oder eben auch da irgendwas anbieten kann. Ja, sollte vielleicht sogar, ne? Oder so sollte, genau. Das sagt man zumindest, ne? Aktive Teilnahme ist jetzt wichtiger bei so einem Barcamp als jetzt das Konsumieren und Zurücklehnen, ne? Genau, also sonst würde das ja auch nicht funktionieren, das Konzept eines Barcamps, wenn da jeder nur in der Konsumentenhaltung dahin käme. Mhm. Läuft denn sowas eigentlich ab? Wollen wir mal vielleicht so schrittweise mal durchgehen, damit man so eine ungefähre Vorstellung bekommt, wie so ein Barcamp abläuft? Genau, also man geht dahin, ne, zu einem verabredeten Zeitpunkt, an einem verabredeten Ort. Ja. das muss schon irgendwie vorher organisiert sein. Und in der Regel kennt man sich ja erstmal nicht und weiß auch gar nicht so, wie so die Interessen verteilt sind unter den Teilgebern. Mhm. Da kann man dann irgendwie erstmal eine schnelle Vorstellungsrunde machen. Also wir hatten das ja mal erlebt bei einem Barcamp mit den Hashtags. Also da hat jeder die Aufgabe gehabt, nacheinander drei Hashtags zu nennen, die einen selbst beschreiben oder die irgendwie einem wichtig sind oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ging das sehr schnell mit der Vorstellungsrunde, dadurch, dass jeder im Grunde genommen nur drei Worte gesagt hat. Mhm. Aber man hatte so einen groben Überblick, wo sind vielleicht Menschen, die ähnliche Interessen haben wie man selbst. Ne? Ich fand das total spannend, als ich dann so aufgefordert wurde, jetzt überleg dir mal drei Hashtags, die dich beschreiben. Und da bin ich so echt erstmal lange in mich gegangen und habe gedacht, du meine Güte, also wirklich jetzt, also ich muss mich jetzt auf drei Begriffe irgendwie reduzieren und was schreibt man da so eigentlich drauf? Auch vor allem, man will ja nicht zu klischeehaft rüberkommen, ich weiß nicht, Lehrer und Fach 1, Fach 2 ist so das, was man häufig vielleicht irgendwie so in so Lehrervorstellungsrunden hat, ne? Ich bin Lehrer an einem Gymnasium und unterrichte die Fächer bla und bla. So häufig ist es ja in der Richtung. Und so wie ich mich heute vorgestellt habe. Ne? ja, ist ja doch irgendwie so. Ne? Also, natürlich, ist naheliegend einfach. Das ist so das, was man kennt. Ne? Und jetzt hat man da so aber irgendwie diese drei Begriffe und hat da schon so die erste kleine Aktivierung, dass man sich erstmal so ein bisschen überlegt, was macht mich eigentlich aus? Gerade jetzt auch hier in diesem Kontext Barcamp, warum ist das jetzt auf einmal interessant für andere? Und man kriegt eben auch mit so einer Reduktion mal eben, wie viele Leute waren da? 200 Leute kriegst du da mal eben in einer halben Stunde vorgestellt. Ja, genau. Und man hat dann auch so eine ungefähre Idee, was sind das eigentlich für Menschen? Ne? Sind das jetzt alles, keine Ahnung, Leute aus der Werbung? Sind das lauter Lehrer? Sind das, keine Ahnung, Menschen, die sich für irgendwas anderes interessieren? Für Fahrradfahren? Für Fotografie? Mhm. Man kriegt ein ungefähres Gefühl für die Gruppe und deswegen fand ich das auch eine richtig gute Geschichte, diese Hashtag-Vorstellung. Genau, das habe ich auch so wahrgenommen, ja. Ja, genau. Ja, dann geht es weiter im Grunde genommen der Organisation oder Planung des Ablaufs, wenn man das so möchte. Mhm. Man hat da vielleicht mehrere Zeitschienen, die jeweils so, sagen wir mal, eine Stunde gehen. Irgendwie vormittags, mittags und nachmittags eine. Und dann hat man im Idealfall auch noch mehrere Räume zur Verfügung oder Räumlichkeiten, in denen man in irgendeiner Art und Weise dann diese Vorträge, Workshops oder was auch immer stattfinden lassen kann. Und dieser Plan muss dann gefüllt werden. Ne? Man stellt so einmal vor, was will man machen? Und gleichzeitig fragt man in die Runde, wer interessiert sich dafür? Und sobald sich einer meldet, findet diese Session statt. Und wenn sich mehrere melden, guckt man, wie groß ist eigentlich der Raum, den ich da brauche? Brauche ich überhaupt einen Raum? Reicht es vielleicht, wenn ich mich einfach mit jemandem ins Café setze oder auf den Flur? Ja, genau, irgendeine Sofaecke oder sowas, ne? Ja. Richtig. Ja, genau. Wenn sich natürlich sehr viele melden, dann nimmt man eher den größeren Raum, der einem zur Verfügung steht. Mhm. Und genau. Und das dann zeigt auch, dass man sich, wenn man sowas anbieten möchte, so gar nicht darauf vorbereiten kann. Weil es ist ja schon was anderes, ob ich jetzt mit einer Einzelperson rede oder ob ich mit 100 Leuten auf einmal irgendwas mache. Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem dabei. Zumindest habe ich dann auch häufiger festgestellt, dass die Leute dann sagen, oha, ich habe aber jetzt eigentlich einen Workshop geplant, aber wie mache ich das jetzt mit 50 Leuten? Dann muss ich mal eben umdisponieren. Das ist vielleicht so ein bisschen schwierig dann an der Stelle, ne? Ja, richtig. Weil man da natürlich hingegangen ist und fest geplant hat schon, ich möchte das und das machen und am besten mit so und so vielen Leuten, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Aber andersrum ermöglicht das ja auch eben sehr spontan mal eine Session da anzubieten. Ne? Also vielleicht hat man sich gar nicht so lange vorher Gedanken darüber gemacht. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, dass man da hingeht und nichts vorbereiten muss. Oder wenn, dann eben nur ganz knapp und kurz, weil man weiß ja gar nicht, ob das in der Art und Weise umsetzbar oder ist oder nicht. Ja, am besten ist es, man hat ein Hobby oder ein Interesse oder ein Mitteilungsbedürfnis in irgendeiner Form oder man möchte mal was ausprobieren. Und das stellt man dann einfach vor und guckt, ob sich da Leute finden. Und ich glaube, in fast allen Fällen findet sich da immer irgendjemand, den das auch interessiert. Genau. Ja, wenn es nur einer ist, ne, oder zwei oder so. Also das, genau. Aber das ist auch nicht schlimm, ne? Das ist keine, keine Aussage darüber, ob das sinnvoll ist, die Session zu machen, sondern eben nur wie viele in dem genau, Fall. Genau, ne? Genau. Und vielleicht ist es sogar umgekehrt der Fall, je mehr Leute sich dafür interessieren, zumindest war das meine Erfahrung, umso weniger hat mir das am Ende was gebracht. Interessanter waren die Sessions, wo du wirklich nur eine Handvoll Leute hattest, vielleicht so 4, 5, 6 Leute, wo man wirklich dann in die Tiefe reingehen konnte, wo man sich dann beteiligen konnte auch mehr in so einem Gespräch. Die fand ich eigentlich immer am interessantesten. Genau, ja, das stimmt. Also wenn das jetzt nicht ein reiner Vortrag sein soll, wo es mehr oder weniger beliebig ist, wie viele da zuhören, Ja. Dann sind kleinere Gruppen sicherlich sinnvoller, damit jeder da sich entsprechend einbringen kann und man selber vielleicht auch die Möglichkeit sieht, sich da einzubringen, ja. Sollen wir zum nächsten Punkt mal gehen? Oder wollen wir noch zu den Barcamps was sagen? Wir können... ansonsten können wir ja schon mal anteasern. Wir haben sowas ja auch schon mal mit Schülern gemacht an unserer Schule. Aber vielleicht machen wir das mal in einer separaten Folge. Ich glaube, da kann man sehr viel zu sagen, wie wir das dann umgesetzt haben und was man da beachten sollte. Und gucken erst noch mal, was es sonst noch so in der Landschaft gibt. Ja, genau. Vielleicht noch eine Ergänzung zu diesen Sessions und zu dem Ablauf des Barcamps. Wenn man sich da gemeldet hat als Interessent für eins dieser Themen, dann ist das ja noch keine Verpflichtung, auch daran teilzunehmen. Ne? Stimmt, ja. Und auch überhaupt diese Höflichkeitsform, die man vielleicht sonst eher verspürt. Wenn ich jetzt hier einmal in so einem Vortrag sitze, dann wäre es jetzt sehr unhöflich, wenn ich da rausgehe. Das gibt's da eben auch nicht. Ne? Also das ist da eben normal. Vielleicht hat man sich was anderes drunter vorgestellt. Dann soll man eben lieber leise die Session da verlassen. Und das ist dann eben normal. Ne? Das passiert eben in solchen Situationen. Mhm. Das wird nicht als unhöflich angesehen. Das ist noch so eine kleine Besonderheit, finde ich, bei Barcamps. Ja, da erinnert mich auch an Fortbildungen, die wir bei uns ja an der Schule durchführen. Wenn sowas stattfindet, dann gibt's ja vorher immer im Lehrerzimmer so Listen, in die man sich dann eintragen soll. Und dann wird auch erwartet, dass man dann da drin ist. Und auch wenn man merkt, so nach 5 Minuten, das ist überhaupt gar nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, hat man schon so den Zwang, irgendwie da zu bleiben. Und ich glaube, wir sind da auch so ein bisschen bei einem Prozess, dass sowas auch so mal ausgebrochen und gelockert wird, dass auch wir mal so versuchen, Barcamp-artig irgendwas in dieser Richtung zu konstruieren. Genau. Es klingt jetzt alles erstmal so im ersten Blick, ach cool, mache ich. Da steckt aber eventuell doch mehr Vorbereitungsaufwand, was die Organisation angeht, dahinter, als man jetzt so im ersten Moment erstmal annehmen kann. Das stimmt, ja. Deswegen, also wer sowas mal ausprobieren möchte, ich würde es erstmal von der Teilnehmerseite aus betrachten. Da ist es am unverfänglichsten. Wir hatten das jetzt gemacht, zum Beispiel beim Barcamp Ruhr war das, ne? Im Unperfekthaus in Essen. Das findet jedes Jahr statt. Ist thematisch, glaube ich, eigentlich eher ungebunden. Ich hatte aber so das Gefühl, so man hat so aus der Medienbranche, glaube ich, viele Leute da gehabt. Ja, so war auch mein Eindruck, ne? Da war die war stark vertreten. Also es galt, es war schon guter Ton, wenn man einen eigenen Twitter-Handle dann noch genannt hatte. Genau. Und insbesondere jetzt kein Mastodon oder eine andere freie Plattform, sondern das musste schon der Twitter-Account sein. Und genau, das fand ich auch ein bisschen eigenartig da. Aber es gibt sicherlich auch ganz viele verschiedene andere Barcamps, die auch vielleicht thematisch schon ein bisschen vorgeprägt sind. Ich glaube, die Kollegen vom Bildungstaxi reden immer mal vom EduCamp. Ist das nicht auch so ein Barcamp? Das EduCamp, ja. In Hattingen gibt es, glaube ich, eins, ne, was da in diese Richtung geht. Ist zwar hier um die Ecke, war ich aber auch noch nie. Insofern vielleicht mal auch interessant, dorthin zu gehen. Wobei ich sagen muss, wir kommen ja auch noch zu anderen Veranstaltungen zu sprechen. Ja. Das Barcamp, so interessant es auch ist, ich fand andere Veranstaltungen, die wir besucht hatten, interessanter. Das stimmt, ja. Dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten. Kommen wir zu den nächsten. Das wären, naja, ich habe es mal hier unter dem Begriff Chaos-Events zusammengefasst. Chaos klingt ja erstmal negativ. Chaos will man ja irgendwie immer verhindern. Und der Chaos-Computer-Club, das ist eben so eine seltsame Vereinigung von Nerds. Ja, und die bieten eben unterschiedliche Veranstaltungen an. Und da haben wir uns so einige mal angeguckt und festgestellt, nee, Chaos ist eigentlich sogar ziemlich gut. Denn ja, aus Chaos kann häufig Neues erwachsen und auch Kreatives. Genau. Und da war sollen wir mal chronologisch so in der Zeit zurückreisen, dann wäre nämlich die letzte Veranstaltung die Hack im Pott gewesen. Bei der wir waren, richtig, genau. Die war in Essen, ne? In Essen, genau. Vom Chaos-Pott in Essen hat die stattgefunden. Das ist ein Hackspace, der das einmal im Jahr durchführt. Mhm. Ich glaube, das war jetzt die 5. Veranstaltung. Und es ist eine Mischung aus einem Vortrags- und Workshop-Programm. In Kombination mit einem Hack-Center und Verpflegung, die es da auch gibt und ja, andere typische Dinge, die man vielleicht so auf Chaos-Veranstaltungen findet, wie eine Chaos-Post zum Beispiel. Genau. Mate wird getrunken. Also da hat sich auch so eine eigene Kultur drumherum entwickelt, die auch so ganz typisch ist für diese Veranstaltung. Genau, das ist sicherlich nicht spezifisch für die Hack and Pot, sondern das findet man da überall dann wieder, ne? So die typischen Getränke. Was haben wir da so gesehen? Ich erinnere mich noch an einen Vortrag zu Ergonomie, ne, war das? So verschiedene Sitzgelegenheiten. Ja. So, man konnte so Sitzbälle ausprobieren und so Sattelhocker. Da wurde so ein bisschen darauf eingegangen, wie man denn ergonomisch sitzen könnte. Genau. Was mir als erstes einfällt, ist, dass es total chaotisch begonnen hat. Nämlich, wir waren am Samstag da und ich glaube, die ersten Veranstaltungen sind irgendwie ausgefallen, weil die Vortragenden nicht kommen konnten oder krank waren. Richtig. Und dann war das so eine typische Situation. Man sitzt dann da irgendwie so rum, hat sich eine Mate geholt, also ein matehaltiges, koffeinhaltiges Getränk, damit man wach bleibt, und saß dann da so zusammen und auf einmal hatte dann irgendwie jemand eine Idee und hat gesagt, ach ja, jetzt ist der Raum ja hier frei, habt da nicht Bock jetzt mal hier so eine, was war das, eine 3D-Brille, war das eine Oculus? Genau, der Vortrag, der da stattfinden sollte, der ging, glaube ich, um VR-Brillen oder so. Ne? Ja, und ich glaube auch. Irgendwas mit VR sollte das sein und der ist nur ausgefallen und dann kam da aber einer und hat gesagt, ja, hier, ich habe da eine oder ich kann die eben holen. Und da könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Genau, und dann hat er, glaube ich, eine Oculus Quest oder sowas da mitgebracht. Und da konnte man dann so ein Tutorial mal ausprobieren, wo man so die Bedienung einer VR-Brille kennenlernt. Ja? Genau. Und jetzt nicht nur die Bedienung, sondern der kannte sich eben auch damit aus, weil er sich super dafür interessiert hatte. Der wusste, was sind die Vorteile, soll ich lieber die holen oder noch ein bisschen warten? Wie sieht's mit dem ganzen Ökosystem aus? Da hat er sich, glaube ich, nicht so positiv geäußert, weil das alles sehr in sich geschlossen ist. Gehört, glaube ich, zu Facebook irgendwie, ne? Die Oculus, ja, genau. Und da ist jetzt ganz spontan so aus dem Nichts einfach so ein Mini-Workshop entstanden, wo man sowas mal ausprobieren konnte, weil der das auch zufällig dabei hatte. Auch das ist so typisch. Ja. Man hat so jede Menge Krempel dabei. Ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man auf so einer Veranstaltung mal fragt, hat mal jemand einen Lötkolben und fünf Hände gehen hoch und sagen, genau, ja klar, steht doch hier direkt neben mir oder warte, ich hole mal eben eine aus dem Auto. Also das ist auch so ein Lebensgefühl, was da stattfindet, ne? Ja, und auch eben diese Hilfsbereitschaft, ne, oder diese Bereitschaft, da Dinge anzubieten, das findet man da eben sehr stark vertreten. Ja, genau. Ja, dann haben wir uns da die verschiedenen Vorträge in diesem Falle angehört. Was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, es gab am Ende noch so einen, der auch ganz spontan entstanden ist, weil eigentlich ein anderer nicht stattgefunden hat. Und hat einer gesagt, auch so reguläre Ausdrücke, kann man eigentlich immer mal was drüber erzählen. Ja. So ein total nerdiges Thema, wo man beschreiben kann, wie Zeichenketten aufgebaut sind. Und dass man sagt, hier an der Stelle, das muss auf Punkt WAF irgendwie enden oder auf Punkt JPG, zum Beispiel, wenn es ein Dateiname ist, oder da müssen am Anfang mindestens eine Zahl und zwei Buchstaben sein. Irgendwie kann man so Zeichenketten beschreiben mit einer sehr obskuren Sprache. Und der hat dann da so ganz spontan mal eben was zusammengebastelt. Ja, genau. So war relativ spontan, das stimmt. Aber hat gut funktioniert, war auch unterhaltsam, ne? Informativ, unterhaltsam. Ja, es hat insbesondere so gut funktioniert, dass wir uns dann im Nachklapp ja auch noch in dieses Hack-Center gesetzt haben und da noch weiter an so einer Übungsaufgabe rumgebastelt haben. Ganz genau, ja. Weil man hat ja seinen Laptop dabei. Das ist auch so eine Standardausstattung bei solchen Veranstaltungen, dass man irgendeine Form von Laptop eigentlich dabei hat, um was zu machen. Genau, das ist zumindest, bietet sich an, ne? Und so ein Hack-Center, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, das ist auch wieder ein Ort, in dem man einfach ja den Platz hat, sich alleine oder in kleinen Gruppen mit Dingen zu beschäftigen, die einen gerade besonders interessieren. Ne? Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir noch mal über die weiteren Events auch reden, weil da kommen wir vielleicht noch zu dem einen oder anderen, was wir da so gemacht haben auch. Vielleicht als nächstes stehen hier die Labortage. Genau, die sind in Bochum oder von dem Hackspace in Bochum. Das Labor heißt das und da finden einmal im Jahr, meistens so im November rum, die Labortage statt. Das ist auch eine dreitägige Konferenz, wo einerseits Leute die Möglichkeit haben, das Labor kennenzulernen und Projekte da kennenzulernen. Aber eben es gibt eben auch Vorträge und Workshops, ne? Häufig Lötworkshops zum Beispiel. Und da hatten wir ja letztes Jahr zusammen was angeboten, was man dann zum Beispiel in so einem Hackcenter verfolgen konnte oder womit man sich da beschäftigen konnte. Oh ja, wir haben eine ganze Menge angeboten, glaube ich, ne? Wir haben eine ganze Menge angeboten, ja. Das, worauf ich hinaus wollte, ist das CTF, das Capture the Flag. Willst du kurz erzählen, was das ist? Bevor wir zum CTF kommen, wollte ich noch kurz sagen, zum Unterschied zu Hack im Pott waren die Labortage im Labor selbst. Das ist eben so eine Art Makerspace in Bochum. Und die Hack in Pott hat nicht in dem Makerspace des Chaos Pott in Essen stattgefunden, weil die, glaube ich, von den Räumlichkeiten da nicht genug Platz haben. Und das hat auch einen großen Einfluss, finde ich, auf die Veranstaltung. Ja, weil man stimmt. Das war jetzt so ein Falkenzentrum, nannte sich das, glaube ich. Da wird die sozialistische Jugend, glaube ich, herangezogen. Also so ein Jugendheim war es, glaube ich. Ja. Und das Labor, da spielt eben auch der Raum einfach eine wesentliche Rolle. Ja. Weil der Raum an sich, der ist vollgestopft mit Technik. Also wenn man noch nie auf so einer Veranstaltung war, kann man einfach nur, wenn man in diesen Raum reinkommt, schon 1000 Dinge entdecken und erleben. Genau, und hat trotzdem nicht alles gesehen, ne? Weil es so viel ist, so viele Eindrücke, die man da gewinnen kann, das stimmt. Ja. Und das Labor ist jetzt auch nicht riesig, also es sind keine Hallen, von denen wir reden. Das ist vielleicht so eine mittelgroße oder eine große Wohnung, kann man sich vielleicht vorstellen, mit einem Keller. Genau, ja. Und da sind einfach viele elektronische Installationen, die man entweder sehen kann, weil da ein Display ist, die man vielleicht nicht sehen kann. Das ist so ein Musikserver oder die irgendwo im Keller sind, wo auch dann Werkzeug zum Beispiel zur Verfügung steht. Und also wir haben ja auch eine Veranstaltung angeboten, die sich CTF nennt. Das steht für Capture the Flag und ist eine Veranstaltung, die so aus dem IT-Security-Umfeld kommt. Die Idee ist es, verschiedene Aufgaben zu erstellen und andere müssen dann diese Aufgaben lösen. Das hört sich erstmal sehr abstrakt an. Das ist auch meist ein bisschen abstrakt, weil manchmal weiß man gar nicht, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Dann kriegt man vielleicht eine Bilddatei und einen kleinen Hinweis oder einfach nur eine IP-Adresse von einem Server. Und das Ziel ist es immer, ein Flag zu finden. Und ein Flag ist einfach nur eine Zeichenkette, die in einer Art und Weise aufgebaut ist, sodass, wenn ich sie gefunden habe, weiß ich, das ist das Flag. Also zum Beispiel. Jetzt bin ich am Ziel, Genau, CTF 4711 oder sowas in der Richtung. Und wenn ich dieses Flag gefunden habe, dann bin ich an der richtigen Stelle angekommen. Und da haben wir uns so ganz unterschiedliche Sachen ausgedacht. Und wir sind jetzt keine IT-Security-Experten. Noch nicht. Und deswegen waren die auch sehr einfach, denke ich, diese Aufgaben. Zumindest für Leute, die sich auskennen. Ja, genau. Für so CTF-Profis ist das sicherlich, war das mal eine gemütliche Übung, ne? Genau. Aber das sind halt so Aufgaben, wo man sich auch mit sehr unterschiedlichen Themen beschäftigen muss, bei jeder Aufgabe halt mit irgendwas anderem. Also sagen wir mal, wenn man da irgendein Bild hat, dann sind da vielleicht irgendwelche versteckten Informationen drin und man muss sich erstmal damit beschäftigen, wie es überhaupt so ein Bild kodiert auf dem Rechner oder sowas. Und dann beschäftigt man sich da eben sehr intensiv damit. Und diese Beschäftigung kann man eben zum Beispiel in so einem Hackcenter bei so einer Veranstaltung machen, ne? Indem man sich da hinsetzt und dann da vor sich hin knobelt, alleine oder in kleinen Gruppen. Genau, ich glaube, da bei unserem CTF, da haben sich schnell kleinere Gruppen gefunden, so zu zweit oder zu dritt. Dann macht das auch am meisten Spaß eigentlich. Ja. Und das ist auch bei professionellen oder größeren, schwierigen CTFs so, dass sich die Leute nach Kompetenzen so ein bisschen zusammensetzen. Und der eine kennt sich gut mit Netzwerk aus, der andere mit Kryptoalgorithmen. Genau. Und weil unsere Aufgaben, glaube ich, einfacher Natur waren, war das eine gute Gelegenheit für Anfänger, da mal reinzukommen und so Basistools einfach mal kennenzulernen. Und ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Ich denke auch. Also den Eindruck hatte ich auch, dass das Spaß gemacht hat. Es wurden auch irgendwie alle Aufgaben gelöst, ne, die wir so in petto hatten. Ja. Interessanterweise haben wir ja damit angefangen, als wir das selber auf einer anderen Chaos-Veranstaltung, die wir wahrscheinlich gleich, kommt noch, von der wir gleich erzählen werden, kennengelernt haben und da selber eben im Hackcenter oder in irgendeiner Ecke da so rumgeknobelt haben. Und dann haben wir eben so einen Spaß daran gehabt, dass wir nach dieser Veranstaltung uns gegenseitig immer so kleine Challenges gestellt haben und gegenseitig gelöst haben. Und dadurch hatten wir dann eben so eine ja relativ umfangreiche Sammlung, auch eben aus verschiedenen Themen, die wir dann da zu den Labortagen anbieten konnten. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie befriedigend das ist, wenn man Tage an so einer Aufgabe sitzt und dann am Ende sie tatsächlich gelöst hat und weiß, was so die Idee hinter dieser Aufgabe war. Und das ist wirklich unglaublich. Das sind jetzt nicht so Aufgaben, wo man so kurz drauf guckt und dann, okay, in die Richtung geht das, sondern man muss sich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen. Also eine Stunde ist nichts, sag ich mal, wenn man sich da Sachen anguckt, auch Dinge auszuprobieren, die in verschiedene Richtungen gehen, wenn man merkt, hier komme ich jetzt nicht weiter. Und wer so in die Gelegenheit kommt, sowas auszuprobieren, nutzt da die Chance. Genau. Das kann auch sein, dass man da ja gezielt erstmal in eine falsche Richtung gelenkt wird, ne? Also da kriegt man dann irgendwie noch einen Hinweis und dann geht's da weiter und dann ist es aber doch vielleicht eine Sackgasse, ne? Also das ist schon sehr spannend. Genau. Es kann auch über mehrere Stufen dann gehen, dass man dann zum Beispiel irgendeinen Hinweis bekommt und dann muss man diesen Hinweis benutzen, um an einer anderen Stelle dann weiterzumachen. Also CTF es war aber auch nur ein Teil der Labortage, ne? Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dem CTF. Man lernt halt immer was dabei. Also bei jeder dieser Challenges beschäftigt man sich intensiv mit einem Thema und lernt dabei. Also vielleicht deswegen, weil das Ganze ja unter chaotische Bildung oder Fortbildung steht auch, ne? Also das ist da eben die Gelegenheit. Ja, wir hatten ja auch mal überlegt, sowas irgendwie im Schulbereich einzusetzen. Und das war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde für die unterschiedlichen Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Ja. Wir haben dann viel rumprobiert, zu dritt waren wir dann ja unterwegs, haben uns die Aufgaben zugeschickt und so ein bisschen eingeschätzt, auch ist das zu schwer, ist das zu leicht und haben es dann aber nur rudimentär so im Unterricht mal eingesetzt, als Aufgabe vor Weihnachten oder vor Sommerferien, da passt sowas immer ganz gut. Es ist aber nicht so stark verfangen, muss ich sagen. Also auch bei IT-affinen Schülern ist es nur ein kleiner Prozentsatz, der sich richtig dafür begeistern konnte. Ja, es fordert ja auch eine recht hohe Frustrationstoleranz ab, ne? Wenn man da eben lange grübelt und nicht weiterkommt. Also das ist schon, braucht man schon ein bisschen. Und vielleicht hat das einfach nicht jeder Schüler, insbesondere wenn er gerade in der Schule sitzt auch. Ne? Ja, was mir so aufgefallen ist, also als ich das Schülern gegeben habe, auch Schülern, die ich eigentlich sehr viel zutraue, die fachlich eigentlich ziemlich gut sind, haben sie immer so gewartet, ja, wo ist denn jetzt die Aufgabe? Was muss ich denn jetzt machen? Und so dieses kreative Element oder auch dieses Experimentieren, darauf sind sie nicht so gekommen. Und das hat mich dann auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob man sowas vielleicht nicht in der Schule viel häufiger einfach mal machen sollte. Nicht so, hier ist der Auftrag, hier steht genau, was du machen musst und so sieht das Ziel aus, sondern wirklich eine kreativere Leistung irgendwie einfordern. Ja gut, aber da haben wir unsere Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger hintressiert, denke ich, ne, dass die eben genau diese Erwartungshaltung haben. Der Lehrer macht eine möglichst klare Aufgabe und formuliert auch das Ziel. Ja. Genau. Ja. Haben wir noch was zu den Labortagen? Ja, du wolltest noch auf das Display hinaus, oder? Ja, ich glaube schon. Da können wir noch was zu sagen. Wir haben ja, wir hatten ja gemeinsam irgendwann mal uns ein Flip-Dot-Display angeschaut. Also ein Display, was eine Anzeige produziert durch kleine Plättchen, die mal schwarz oder mal gelb sind und sich über so ein Gelenk in die ein oder andere Farbe hineinschwingen können. Genau. Die wurden früher in Bussen, Bahnen, auf Anzeigetafeln verwendet und die Bogestra in Bochum hatte da so ein paar über. Genau, und hat so uns zur Verfügung gestellt, beziehungsweise unserer Schule zur Verfügung gestellt. Und da hatten wir selber dann erstmal experimentiert damit, ne? Genau, da haben wir erstmal versucht, uns anzuschauen, wie kann ich die irgendwie ansteuern, dass ich da spannende Sachen mitmachen kann. Also auch so eine typische Vorgehensweise, sage ich mal, eines Hackers, ne? Auseinanderschrauben, reingucken, wie sieht das von innen aus und wie kann ich das so benutzen, wie es sich der Hersteller eigentlich überhaupt gar nicht vorgestellt hat. Genau, richtig. Ja. Denn ursprünglich waren die dafür da, ich glaube, große Zahlen und daneben so ein paar Buchstaben anzuzeigen. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt, um das als beliebiges Display zu verwenden oder um darauf Tetris zu spielen. Also diese gezielte einzelne Ansteuerung von Plättchen war in dieser Firmware überhaupt gar nicht konzipiert. Ja, insbesondere sind die Anzeigen auch nicht unbedingt dafür gemacht, um besonders schnelle Bildwechsel zu realisieren oder sowas. Ne? Also die sind schon sehr eingeschränkt, was die Auflösung angeht. Also es ist relativ wenige Zeilen und Spalten. Und die Pixel sind auch in gewisser Weise ein bisschen träge, sodass man da einfach gar nicht so eine große Bildwiederholrate hinbekommt. Aber umso spannender ist es halt, damit zu arbeiten und mal eben auszuprobieren, was kriegt man denn überhaupt damit hin. Ne? Und genau, dazu haben wir dann einen Vortrag gehalten auf den Labortagen, wo wir so unseren Entwicklungsprozess so ein bisschen erläutert haben. Und dann hatten wir auch noch die Möglichkeit gegeben, dass die anderen Besucher der Labortage damit mit so ein bisschen rumspielen konnten. Ne? Und es war auch noch ein Rätsel in einem CTF. Genau. War dieses Display ein Bestandteil und so hat es dann an verschiedenen Stellen nochmal einen sinnvollen Zweck erfüllt. Ja, genau. Und sowas kommt immer eigentlich ganz gut an auf solchen Veranstaltungen, wenn man dann eben selber irgendwas Interessantes gemacht hat, dass man das da einfach mit hinbringt und zeigt. Ne? Also da gibt es immer dann Menschen, die sich dafür interessieren. Auch. Mhm. Ja. So, was wäre denn das nächste Chaos-Event, genau, was zurückliegt oder was wir noch so besucht haben? Ich sehe hier noch den Kongress oder das Camp, wären vielleicht so zwei Varianten. Ja. Vielleicht können wir den Kongress mal in Betracht nehmen, den Chaos Communication Kongress, der jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet. Genau, richtig. In Leipzig. 4 Tage sind das immer, ne? Und früher mal in Hamburg. Und ja, ich glaube, es ist so eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Europa zumindest, vielleicht sogar weltweit. Ich glaube, wie viele waren es jetzt in den letzten 15.000? So um die Dreh, ja, 15, vielleicht doch 17.000 sogar beim letzten Kongress. Also irrwitzig viele Leute. Ja. Genau, und jetzt muss man sich das eben vorstellen, auch alles so in Anführungszeichen chaotisch organisiert, ne, aber eben doch sehr gut funktionierend. Mhm. Das ist schon das Beeindruckende daran. So die Elemente, die wir bis jetzt alle genannt haben, sind gleich. Ne? Also es gibt Vorträge, es gibt Workshops, es gibt ein Hackcenter oder mehrere, also Bereiche, wo man dann tun und lassen kann, was man eben selber möchte. Mhm. Dort haben wir auch das erste Mal, oder für mich war das zumindest das erste Mal, dass ich da Berührung mit so einem CTF hatte und da infiziert wurde in gewisser Weise. Mhm. Genau, und das eben mit so vielen Menschen da auf die Beine zu stellen, das finde ich ist schon sehr beeindruckend. Ja. Genau, also, es gibt neben den Teilnehmern auch ganz viele unterschiedliche Gruppen, die mehr so organisatorischen Charakter haben. Es gibt dann ein sogenanntes Engelsystem, wo sich dann Leute freiwillig melden und sagen, ich würde gerne irgendwas machen. Und das kann sein, ich räume Flaschen weg, ich mache Übersetzungen von Talks, die stattfinden, bis ich kümmere mich hier um Einlasskontrollen. Alles Mögliche ist darüber organisiert. Und das ist oder auch ich so. Kann kochen oder sowas, ne? Also Essenzubereitung für die Helfer und Engel und sowas. Also, oder an der Bar stehen, Getränke verkaufen. Also das sind alles so ganz viele verschiedene Aufgaben, die zu so einer Veranstaltung gehören und die darüber dann abgedeckt werden. Mhm. Und spannenderweise eben alles freiwillig. Ne? Also da wird jetzt nicht, da wird niemand eingekauft, der sich da an die Bar stellt oder so, sondern das machen mehr oder weniger auch normale Teilnehmer, die sich da in diesem Engelsystem anmelden und dafür zur Verfügung stellen. Beziehungsweise je nachdem, was sie eben so gerne können oder gerne möchten, machen sie das und unterstützen oder realisieren die Veranstaltung im Grunde genommen dadurch. Ja. Ja, neben den Teilen, die du gerade genannt hast und jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Labortagen und Hack im Pott, gibt es dort, finde ich, noch ein paar andere Gruppen, die man sonst vielleicht nicht so sehr findet bei Chaosveranstaltungen. Die sind mehr so aus dem Bereich Kunst und Politik, will ich es mal sagen. Also auch da adressiert man so einen etwas breiteren gesellschaftlichen Kreis, jetzt nicht nur der Technik-Nerd, der sich für Lötkolben und LEDs interessiert und Python-Programmierung, sondern vielleicht auch einfach über die Abholzung des Hambacher Forstes oder für Kunst mit Musikinstrumenten in irgendeiner Form so. Genau. Und insofern ist der da ein bisschen bunter und breiter aufgestellt als vielleicht die anderen Chaos-Events. Genau, ja. Ja, liegt auch so ein bisschen vielleicht an dem, ja, ich weiß nicht, ob das ein inoffizielles Motto ist, aber das heißt ja All Creatures Welcome. Also es wird eben jeder irgendwie akzeptiert, egal mit welcher Besonderheit er da hinkommt. Ne? Und deswegen, das ist sicherlich ein Grund, warum das für solche Gruppen immer ein guter Anlaufpunkt ist oder ja, oder ein Termin ist, an dem man sich da zusammenfindet. Das hört sich jetzt irgendwie total selbstverständlich an, wenn man sagt, ja, sind ja alle akzeptiert und jeder ist ja willkommen. Aber wenn man mal auf so einer Veranstaltung war, dann weiß man, was ist eigentlich wirklich gemeint und was ist einfach nur so gesagt. Also wie viel akzeptieren wir tatsächlich den anderen oder andere Denkweisen, anderes Aussehen, andere Lebensentwürfe, andere sexuelle Orientierungen? Also da kriegt man es dann so richtig um die Ohren gehauen, was alles möglich ist und was auch alles, also so ein Beispiel, was glaube ich bei vielen so hängen bleibt, was aber total simpel eigentlich ist, das sind sowas wie Unisex-Toiletten. Ja. Also wenn man da aufs Klo geht, dann gibt es einfach kein männlich und weiblich, sondern es gibt für alle dasselbe Klo. Und im ersten Moment, wenn man so auf Klo geht als Mann, ne, nur aus der Perspektive kann ich im Moment sprechen, ist es erstmal komisch, wenn so eine Frau entgegenkommt aus der Toilette. Und dann denke ich, oh Gott, bin ich hier falsch? Und dann genau, das ist so das erste Gefühl, was man hat, ja. Und irgendwie denkt man dann auch, aber hier hängen doch Pissoirs. Warum kommt da eine Frau raus? Ist das vielleicht gar keine Frau? Sieht die vielleicht nur so aus? Ach nee, die kann ja auch hier drauf gehen. Warum trennt man das eigentlich? Also das ist eine total alberne, künstliche, gesellschaftliche Trennung, das in männliche und weibliche Toiletten jetzt zu trennen, vor allem wenn es nur Kabinen gibt. Ne? Also jeder geht in seine Kabine und ist dann ja sowieso für sich. Ja, richtig. Und das ist jetzt vielleicht nur so ein Beispiel, von denen es aber unzählige dann gibt bei so einem Kongress, was es auch so schwer macht, ihn zu beschreiben. Ich glaube, man kann das sich immer nur so ein bisschen annähern, aber am Ende heißt es, du musst da einfach hingehen und das selber erleben. Man sagt ja auch so, jeder erlebt seinen eigenen Kongress. Richtig, genau. Man hat ja auch nie alles gesehen. Also gerade in der Größe, da bringen ja wirklich viele Menschen ihre Projekte mit. Überall blinkt es und leuchtet und bewegt sich und rattert so ein bisschen auch. Und also das, bis man da das alles erfasst hat und gesehen hat, was man damit auch machen kann und wie das funktioniert. Also da reichen die 4 Tage ja nie im Leben aus. Ne? Nein, und er wandelt sich ja auch. Es ist ja so, dass du an jedem Tag durch die Hallen laufen kannst und du entdeckst wieder Dinge, die gestern noch nicht da standen oder die da anders aussahen. Und jetzt war irgendwie eine Geisterbahn war da, hat jemand aufgebaut. Man konnte sich selber Schmuck aus Platinen zusammenlöten. An sich gibt es da ganz viele Plätze mit Lötkolben, wo man einfach loslegen kann. Ja. Und an jedem Tisch findet man irgendein interessantes Projekt und man kann auch einfach hingehen zu den Leuten und fragen, hör mal, was machst denn du da eigentlich? Das finde ich spannend und er wird dir dann länglich erklären und ganz ausführlich, warum er das macht und warum das vielleicht interessant ist, obwohl jeder denken würde, was ist daran jetzt überhaupt spannend? Ja, richtig, so ist das. Das erlebt man da. Genau, und also da gibt es ja diese Self-Organized Sessions, heißt das ja dann da immer, also selbstorganisierte Angebote. Und die haben dann im Grunde genommen auch so ein bisschen diesen Barcamp-Charakter. Das wird irgendwo veröffentlicht, dass das dann und dann an dem Ort sein soll und da geht man halt hin, wenn einen das interessiert oder lässt es eben bleiben, wenn nicht. Ne? Also, Aber es ist eben spannend. Man kriegt unheimlich viele Eindrücke, die man daraus mitnehmen kann. Ja, du sagst es gerade, irgendwo veröffentlicht. Also es gibt ein Wiki zu der ganzen Veranstaltung. Da findet man schon eine Menge. Aber es hängt auch alles voll mit Zetteln, wo irgendwelche Veranstaltungen dann mal eben schnell spontan dort angekündigt werden. Und das kann irgendein Tisch irgendwo sein, wo sowas dann stattfindet, oder eben im Wiki in einem offiziellen Raum. Also da merkt man auch so das chaotische Element. Das ist mehr so ein Ermöglicher für ganz viele unterschiedliche Formate. Und man muss dann gucken, was man für sich annimmt. Ne? Genau. Tja, jetzt haben wir allen den Mund wässrig gemacht. Jetzt muss man noch so ein bisschen enttäuschend ergänzen. Da kann man jetzt nicht so einfach empfehlen, komm einfach mal vorbei. Denn so einfach ist es ja nicht, ne? Nee, man braucht ein Ticket, ne? Ja. Das ist so die Hürde und das Hindernis. Und natürlich sind die begrenzt. Und der Ticketverkauf ist auch interessant organisiert. Man möchte ja möglichst vielen Menschen ermöglichen, daran teilzunehmen. Auch eben welchen, die jetzt nicht vielleicht so in dem engeren Kreis des Chaos Computer Clubs zugange sind. Aber natürlich die auch trotzdem. Und da gibt es dann so verschiedene Vorverkaufsphasen. Ne? Also das Ticketkontingent wird dann irgendwie aufgeteilt. Und da gibt es so in den ersten Phasen kriegen dann diejenigen, die vielleicht auf vergangenen Veranstaltungen da viel beigetragen haben, also meinetwegen viel im Engel, als Engel unterwegs waren, da im Engelsystem, kriegen dann da Tickets. Und dann gibt es so Gutscheine, mit denen man Tickets kaufen kann, die erstmal an diese Hackspaces und Chaos Vereine verteilt werden, zum Beispiel auch das Labor in Bochum bekommt also Gutscheine. Und für diese Gutscheine kann man sich dann Tickets kaufen. Wenn dann ein Ticket gekauft wurde mit einem Gutschein, kriegt man einen neuen Gutschein. Und das geht eine gewisse Zeit, bis auch da so ein Kontingent aufgebraucht ist. Und anschließend oder an verschiedenen Wochentagen zu verschiedenen Uhrzeiten gibt es dann nochmal so einen ganz freien Verkauf von Tickets. Und die sind dann eben relativ schnell natürlich auch vergriffen. Ne? Also das Interesse ist da schon sehr, sehr groß. Es zielt auch, glaube ich, dann darauf ab, dass man so einen gewissen Menschenschlag da haben möchte. So, also jemand, der sich interessiert, der sich engagiert und einbringt, der wird wahrscheinlich irgendwie ein Ticket erhalten, auf welchem Wege auch immer. Ja. Der aber so 2 Wochen vorher denkt, ach, ich habe gehört, das ist eine coole Partyveranstaltung, lass mal hingehen. Der wird vermutlich keins bekommen oder wird es schwer haben. Deswegen gibt es immer so eine Durchmischung aus, ich sag mal, alten Hasen, die auch die Neuen, die dann hinzukommen, diese ganze Veranstaltung erklären, auch zeigen, wie das funktioniert, wie läuft das. Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Durchmischung auch zu haben. Ja, das denke ich auch. Und das ist halt der Weg dahin. Ne? Ich denke, dass das aber so beschränkt ist oder überhaupt, dass da so viele verschiedene Phasen des Verkaufs gemacht werden, das liegt einfach an der großen Nachfrage. Ne? Also die können eben nicht beliebig viele Menschen da unterbringen. Und da gibt es eben so eine natürliche Knappheit, was schon auch schade ist, weil es ja dann doch so ein bisschen der Philosophie All Creatures Welcome widerspricht auch. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein gewisser Selbstschutz, Also nehmen wir mal an, es wäre jetzt genug Platz für alle, die Interesse hätten. Und der Anteil der Leute, die neu auf die Veranstaltung kommen, wäre um ein Vielfaches größer als die schon die Veranstaltung in den letzten Jahren ausgemacht haben. Dann würde ich vermuten, wäre die Veranstaltung eine andere. Und ein gewisses Gefühl, was sich da so etabliert hat über die Jahre mittlerweile, das ist eben schwer dann nochmal zu rekonstruieren. Also man kann das natürlich auch ausnutzen. Und da gab es ja auch Vorfälle und Probleme in der Vergangenheit, die eben ja gesagt haben, jetzt sind eben dann doch Leute da, die eigentlich nicht dahin gehören. Genau. Mir fallen da so Sachen ein, wie normalerweise lässt man die Sachen einfach überall irgendwo liegen und da kommt auch nichts weg. Also Da konnte man seinen Laptop hinlegen irgendwo oder auch sein Portemonnaie verlieren und man kriegt es mit Geld dann an der Garderobe ausgehändigt. Oder vielleicht kommt sogar jemand und bringt es dir vorbei. Wenn das Leute nicht verstehen, dass das dazugehört und dass man dieses Verhalten auf keinen Fall jetzt unterbinden sollte, das ist dann das Problem, wenn auf einmal zum Beispiel Laptops geklaut würden oder sowas. Genau, ja, richtig. Weil es ja doch auch bei uns irgendwie immer um Schule geht, ist da vielleicht noch ein Projekt ein bisschen hervorzuheben, was sich da nennt Chaos macht Schule. Da hattest du ja auch ein bisschen mitgewirkt, ne? Ja, so ein bisschen, genau. Also dadurch, dass ich ja löten kann und mich so ein bisschen eben mit Elektrotechnik auskenne, beruflich bedingt, habe ich mich da als sogenannten Lötengel zur Verfügung gestellt. Genau, und Chaos macht Schule bietet da an einem Tag von dem Kongress auch, wie nennen die das? Da gibt es einen Namen für, ne? Junghackertag. Genau, der Junghackertag, richtig. Und machen da ganz viele verschiedene Angebote für Minderjährige, also für Jugendliche und Kinder. Unter anderem eben dann auch so Lötworkshops, wo man sich so kleine Bausätze zusammenlöten kann. Da sind so, ist so eine LED-Matrix und ein Mikrocontroller. Also das Ganze ist auf so einer raketenförmigen Platine. Und das kann man dann über die Audioschnittstelle des Smartphones zum Beispiel programmieren, in dem Sinne, dass man da meinetwegen irgendeinen Text drauflaufen lässt oder eine Animation anzeigt und baut. Genau, dieser Bausatz, der wird dann eben zusammengelötet. Das ist schon etwas anspruchsvoller auch. Also das ist nicht nur so diese klassische bedrahtete Löttechnik, sondern auch so ganz kleine Bauteile mit der sogenannten SMD-Löttechnik. Aber das wird jetzt ein bisschen geht sehr ins Detail jetzt. Genau. Und wir haben ja keine Zeit hier in so einem Podcast. Wir haben ja keine Zeit, ja, genau, ich merke schon. genau, und das wird eben dafür Kinder und Jugendliche angeboten. Und da habe ich mich dann als Löthelfer so ein kleines bisschen engagiert und habe dann Kindern eben Löten beigebracht. Ja, das macht dann auch Spaß, wenn man da so ein bisschen unterstützen kann. Und wenn jetzt die Schule, sage ich jetzt mal, oder die Jugendlichen zum Junghackertag hinkommen, zum Kongress. Was kann man vielleicht vom Kongress so mit in die Schule rüberbringen oder rüberretten? Das habe ich mich so direkt nach der ersten Veranstaltung gefragt. Eigentlich ist das so irgendwie die Utopie, die ich mir vorstellen kann von Schule und Lernen. Genau. Das ist so das Himmelreich. Ne? Alle kommen hin, alle sind total interessiert, alle wollen was lernen, sind super motiviert von sich aus. Jeder ist hilfsbereit. Geschlecht spielt keine Rolle, Alter spielt keine Rolle. Also da kann dir ein Fünfjähriger auf einmal beim Lockpicking zeigen, wie man Schlösser aufmacht, wo du noch nie was von gehört hast. Ja. Und so viele Dinge scheinen auf einmal möglich zu sein. Und ja, wie rettet man das? Und was ist da anders als jetzt in der Schule, wie du ja schon sagtest, der Schüler erwartet den Auftrag, ne? Und das musst du machen, weil das ist jetzt prüfungsrelevant, ne? Ja, ich denke auch, der große Unterschied ist eben immer die Freiwilligkeit, ne, die eben in der Schule häufig vielleicht fehlt und oder einfach alleine, weil es schon Schule ist, da so ein gewisser Zwang verspürt wird. Ich muss jetzt irgendwie was machen, was dem Lehrer gefällt, aber eigentlich spielt gar nicht so die Rolle, was ich selber machen möchte. Ich glaube, da liegt so der große Unterschied, aber da, so den ultimativen Plan, wie man an die Schule bringt, habe ich natürlich auch nicht. Es ist eben, so wie du sagst, ein bisschen utopisch, aber durchaus so das Paradies, was man sich wünscht. Ja, vielleicht wäre man, das ist so ein Ansatz, irgendwie mal mit so einer Schulklasse ins Labor zu gehen oder da irgendwie Verbindungen herzustellen. Andere Lernorte, genau. Mhm. Ja, vielleicht war schon das ein Ansatz, eben so ein Barcamp auch durchzuführen. Mit den Schülern oder eben so Projekttage, ne? Das denke ich ist so ein bisschen was in die Richtung geht, wo Schüler jetzt nicht so den klassischen Stundenplan haben, wo alle 90 Minuten irgendwie ein komplett anderes Fach an der Tagesordnung ist, sondern wo man sich eben mal mehrere Tage vielleicht oder zumindest mal über mehrere Stunden intensiv mit einer Sache beschäftigen kann und im Idealfall noch eine, die einem Spaß macht, die einen interessiert, ne, wo man eben wirklich Bock drauf hat. Ja. Sollen wir noch ein bisschen Gulasch essen? Ja, sehr gerne. Ich habe Hunger. Die Gulasch-Programmiernacht. Da gibt es bestimmt nur Gulasch, oder? Ja. Nur natürlich. Aber in allen Varianten: vegetarisch, vegan, mit Fleisch und so. Also, vegetarisch mit Fleisch. Vegetarisch mit Fleisch, genau, genau. Und vegan ohne Fleisch und alle Kombinationen, die man sich da vorstellen kann. Mhm. Und nebenbei kann man auch programmieren, ne? Ja. Damit ist doch alles eigentlich beschrieben. Wo war das nochmal? In Karlsruhe. In Karlsruhe, genau, ein bisschen weiter weg von uns aus gesehen hier. Ja. Genau. Es ging auch recht lange. Ich meine, 4 Tage waren das, oder? Ich weiß es gar nicht. Also 3 bestimmt. Sein, ja. Drei waren es bestimmt. Ja, ja. Und das findet im, wie heißt das? KIT, glaube ich. Also ja. Es ist ein Museum für zeitgenössische Kunst, Medien und so, würde ich mal sagen. Ja. Und findet innerhalb dieser Museumsräumlichkeiten statt. Genau. Und wird auch häufig so als Mini-Kongress bezeichnet. Ja, genau. Das macht es natürlich besonders reizvoll, ne? Weil dieses Museum, also die Ausstellungsräume konnte man da die ganze Zeit besichtigen und nutzen. Und das Museum hatte auch so eine besondere Philosophie, fand ich. Ne? Absolut. So auch Plätze hat, wo man sich hinsetzen kann. Man konnte irgendwie viele Sachen anfassen. Also da waren eben viele Kunstinstallationen, die man eben benutzen konnte, mehr oder weniger. Oder eben, womit man so ein bisschen rumspielen konnte. Ja. Und hatte aber eben auch Möglichkeit, sich da hinzusetzen. Man hat dort Getränke gekriegt. Also Wasser gab es da, glaube ich, und Kaffee, ne? Ja, Kaffee, Cola nicht hier, Kakao. Und Kakao. Dieser Kaffeeautomat, der hat ja, glaube ich, keine Ahnung, 10 verschiedene Kaffeevarianten da angeboten. Ja, genau, konnte man sich einfach so nehmen. Also das war quasi im Preis inbegriffen, wenn man so möchte. Und auch Obst stand da überall rum. Also man konnte da essen. Das ist ja schon eher untypisch für ein Museum, dass man da in den Ausstellungsräumen essen darf. Ne? Es war im kostenlosen Eintritt inbegriffen. Im kostenlosen Eintritt inbegriffen, genau, ja. Denn ja, es hat ja nichts gekostet. Ne? Also. Nein, stimmt, genau. Also die ganze Gulasch-Programmiernacht war im Grunde genommen durch Spenden finanziert. Ne? Also wer wollte und konnte, konnte da eben was bezahlen, was es einem wert war, aber musste man aber nicht. Also man konnte auch so da hin und eben das alles nutzen oder über sich ergehen lassen. Ne? Man musste sich auch nicht anmelden, sondern man ist einfach vorbeigefahren, ja. Und dann war man da und hat mitgemacht. Genau, genau. Ja, das war nochmal so eine sehr besondere Veranstaltung. Dort haben wir uns dann relativ lange mit der sogenannten Schlangenprogrammiernacht beschäftigt. Ne? Mhm. Das war auch so eine kleine, so ein Projekt, wo man sich beteiligen konnte, indem man eine Schlange programmiert, also eine virtuelle Schlange natürlich, die sich irgendwie bewegt. Man hatte so wie Snake, ne? So genau, wie Snake, also man musste da so so Pillen oder sowas da einsammeln und fressen, wurde dann größer. Man durfte nicht mit einer anderen Schlange kollidieren, wenn man das tat, hat man verloren, also dann ging es wieder von vorne los sozusagen. Genau. Und man hatte so ein paar rudimentäre Möglichkeiten, um beispielsweise rauszufinden, wo befindet sich die nächste Pille zum Futtern oder die nächste Schlange und konnte sich entsprechend bewegen und drehen und sowas. Also waren so ein paar rudimentäre Befehle, die man hatte, um dann die Schlange zu programmieren und sich dann eine Strategie zu überlegen, wie man da besonders lange überlebt und groß wird. Ne? Mhm. Ja. Ja, dann konnte man da so die Zeit verbringen. Es gab auch wieder ein Hackcenter, was witzigerweise vollgestellt war mit Couchen. Ja, so genau. Bequemen Sitzmöbeln, die auch gut belegt waren. Ja. Dann gab es auch einen DJ, der da was aufgelegt hat. Ja, genau. Musik ist auch häufig dann vertreten, ne? Insbesondere in den Abendstunden. Ja. Und ja, morgens gab es ein langes Frühstück. Und dann gab es eben die Vorträge, recht zahlreich. Und gleichzeitig konnte man selber noch was machen. Ja, genau. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Chaos-Veranstaltung, die, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt eigentlich beendet ist oder nicht, oder immer noch weiterläuft. Ja, ich glaube, die läuft noch. Die wird noch ewig laufen wahrscheinlich. Denn auch der Nerd und Hacker ist ja jetzt irgendwie im Moment weggesperrt und kann sich da eben nicht nach Karlsruhe bewegen, um an der GPN teilzunehmen oder Jetzt würde eigentlich, glaube ich, irgendwo in Wien die Easter Hack stattfinden, also auch so eine Veranstaltung. Und irgendwie muss das von zu Hause aus passieren. Und da hat man natürlich kurzerhand sich überlegt, wie mache ich das? Ich mache es einfach digital verteilt und online. Und dann deswegen heißt es digital verteiltes Online-Chaos oder kurz DIVOC. Genau. Und das ist jetzt so ein Versuch, diese Veranstaltung, die wir gerade so ausführlich beschrieben haben, irgendwie in die Quarantäne rüber zu retten. Oder zumindest mal damit zu experimentieren, ob solche Veranstaltungen auch jetzt remote möglich sind. Genau. Ja, das war sicherlich auch erstmal ein Versuch, ne? Und Versuch macht klug, sagt man ja auch. Also da lernt man wieder vieles, was so geht und wie es geht. Und ich glaube, das ging los schon am Freitag, also am Karfreitag oder am Ostersamstag, ich weiß es nicht genau. Es an zwei Tagen, also Samstag und Sonntag, wurden auch Vorträge angeboten, die dann irgendwie online stattfinden sollten. Und dafür gab es im Grunde genommen einen Livestream, an dem man sich das anschauen konnte. Und das war ihm sehr interessant, eben zu sehen, welche technischen Hürden da jetzt überwunden werden müssen, ne? Weil ja eben, es gibt ja dann jetzt nicht irgendwie ein Kern-Orga-Team, was sich irgendwo trifft, um da, also, weil das verbietet ja eben die Zeit auch momentan. Und es musste irgendwie alles online abgewickelt werden und organisiert werden. Ja, vor allem müssen die Vortragenden ja jetzt von zu Hause irgendwie vortragen. Sonst geht man irgendwo hin und dann gibt es bei vielen Veranstaltungen irgendein Team, was sich so um Audio, Video kümmert, die Aufzeichnung, dass die Technik funktioniert, dass die Bühne ausgeleuchtet ist, dass das aufgenommen wird. Und das muss jetzt jeder für sich zu Hause erledigen. Und jeder wird jetzt quasi so ein kleines VOG für sich und muss gucken, wie er da nicht nur den Vortrag vorbereitet, sondern eben auch die Technik bereitstellt, um den dann auch vernünftig streamen zu können. Genau. Ja, also vielleicht noch zur Erklärung, das VOG, also die Veranstaltung heißt ja DIVOG, digitales verteiltes Online-Chaos. Und das VOG steht außerdem noch für Video Operation Center auf diesen Chaos-Veranstaltungen. Die kümmern sich sonst da um Videoaufzeichnung, das, was du gerade sagtest. Ne? Ja. Also, dass alles ausgeleuchtet ist, der Ton gut klingt und das Video schön aussieht. Genau, das musste jetzt jeder so ein bisschen für sich machen, nach seinen eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten. In seinem Wohnzimmer oder in seinem Zimmer, in dem man halt sonst so vor sich hinhackt. Es war übrigens auch ganz interessant zu sehen, wie das so in den einzelnen Räumlichkeiten so aussieht. Da, ne? Also man sieht ja doch mal jeden auch so ein bisschen privater dann. Ja, das kleine private Hackspace, den jeder so zu Hause hat, ne? Genau, ja. Genau, wo so der Funktionsgenerator im Hintergrund steht oder sowas, was man so hat. Ne? Oszilloskop, ne? Multimeter, genau. Lötkolben, ein paar Platinen, ne? Alles, was man so eben braucht. Genau. Ja, und neben den Vorträgen gab es ja auch noch Self-Organized Sessions. Und das war jetzt wieder, wie man es erwartet, sehr chaotisch, denn da war jetzt gar nichts vorgegeben. Und wie man diese Session organisiert, war jedem selbst überlassen. Man hätte das über Zoom machen können, über Jitsi, über Mumble, über Chat, über Mail, was man sich so vorstellen kann als Kommunikationsmedium. Und da gab es dann eben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ne? Genau, ja. Also ich glaube, so ein bisschen favorisiert, zumindest in der Anfangseuphorie, war Jitsi, ne? Dass da irgendwie ein Jitsi-Server verwendet wurde. Ja. Dass jeder da irgendwie mit Audio und Video daran teilnehmen kann an so einer Session. Das hat natürlich dann auch entsprechend zu Problemen geführt. Also interessanterweise haben wir ja da versucht, an einer Session teilzunehmen, wo es darum ging, einen Jitsi-Server aufzusetzen und zu installieren. Und da waren so viele Teilnehmer oder Interessenten dann, dass da die Infrastruktur mehr oder weniger zusammengebrochen ist, ne? oder vielleicht auch nicht dafür gemacht war. Ne? Ja, aber das Interessante war dran, wie sind sie damit umgegangen? Richtig, genau. Das ist das eigentlich Interessante daran, ja. Also wir haben so festgestellt, es füllte sich so langsam, 30, 40, 50 Leute waren da auf einmal in dem Jitsi-Kanal, 70, 80. Dann habe ich schon bei mir gemerkt, lokal, da ging der Lüfter auf einmal an, also der Rechner hatte ordentlich was zu tun. Man hat auch auf einmal nichts mehr gehört. Am Anfang war noch so das typische, wo mache ich mein Mikro aus? Hallo, bin ich schon drin? Ne? Das, was man so vielleicht jetzt auch ungefähr so aus den Videokonferenzen kennt. Ne? Auch das so sozialer Lernprozess natürlich. Ja, und dann ist irgendwie alles kollabiert und dann ging auch noch nicht mal die Chatmeldung noch so durch. Genau, ja. Da hat man dann versucht, über andere Wege dann erstmal wieder eine Kommunikation herzustellen, ne? Also über das Wiki, wo das eben veröffentlicht wurde, beziehungsweise da gab es so einen IRC-Kanal, wo man sich irgendwie treffen konnte. Ein Internet-Relay-Chat, ein ganz altes Protokoll, was aber in der Lage ist, auch noch in den schwierigsten Situationen Tausende von User irgendwie zu bespaßen. Also das, wenn das kaputt geht, dann muss die Welt, glaube ich, schon untergegangen sein. Das ist so das alte Feldtelefon des Chats sozusagen. Genau. So ein IRC-Server kann man auch mal im Regen stehen lassen. der arbeitet weiter. Ja, genau. Man hat dann eben relativ schnell eine Alternative gefunden. Ich glaube, da wurde jetzt Twitch oder so verwendet und hat das Ganze dann eben nicht mehr als Diskussions- oder Teilnehmer-Workshop gemacht, sondern eher eben als Vortrag dann auch im Endeffekt, ne, wo man zuschauen konnte. Also einer zeigt da seinen Bildschirm und streamt und erklärt dabei, was er da tut. Ich glaube, es war noch ein bisschen komplizierter. Einer der User hat gesagt, hey, ich habe doch hier so ein Twitch-Setup. Stimmt, ja. Das können wir doch benutzen. Dann hat er den Vortragenden gesagt, hör mal, ich habe hier ein Twitch-Setup, willst du das nicht benutzen? Und hat er gesagt, yo, ich habe hier kein Twitch-Setup, lass uns das mal benutzen. Habe jetzt ganz schön häufig Twitch gesagt, ich kriege kein Geld von denen. Und dann hat er, glaube ich, auf einem separaten Jitsi-Server eine Konferenz aufgemacht, den anderen hinzugenommen und der Twitch-Server hat dann also eine Jitsi-Konferenz gestreamt. Richtig, ja. Also es ging tatsächlich da so um drei Ecken. Man hat auch gemerkt, so der hat irgendwie dann da so auf einmal Latenzen von 15, 20 Sekunden im Videobild gemerkt. Ne? Genau. Aber es hat funktioniert. Ja, und nebenbei gab es dann eben noch ein Etherpad, also das ist so ein Texteditor im Grunde genommen, den man im Browser bedienen kann und wo jeder, der dieses öffnet, also der diesen Link öffnet, da drin rumschreiben kann. Und da konnten dann Fragen gestellt werden, ne? Die dann am Ende des Vortrags so abgearbeitet wurden. Und da hat sich auch wieder so ein interessantes Phänomen gezeigt, da wurden Fragen eingetragen. Und andere haben dann diese Fragen schon wieder beantwortet oder sind darauf eingegangen auch, ne? Ja, stimmt. Ja, und das war irgendwie auch sehr spannend zu sehen. Ja, und wenn es mal nur das Etherpad gewesen wäre, ne? Also er hat ja Fragen über das Etherpad entgegengenommen, über den IRC-Chat, über Twitter, glaube ich, noch. Ja. Also über zig Plattformen. Und da hat man so gemerkt, da kam das Chaos dann schon an seine Grenzen. Genau, ja. Da hätte, glaube ich, ein Kanal gereicht oder wäre vielleicht besser gewesen. Das Etherpad hat gut funktioniert. Das hast du schon ganz gut gesagt. Ja, aber auch eben diese Kultur, dass man schon, also nicht jetzt darauf besteht, dass der Vortragende oder Anbietende da auf alles die richtige Antwort hat, sondern wenn man eben selber schon was weiß, dann hilft man da auch, ne? Das ist schon in dieser Kultur mit drin. Ja, man ist nicht nur Teilnehmer und wartet jetzt, dass der Stream läuft, dass die Technik funktioniert, sondern auch immer, oh, da klappt was nicht. Wie kann ich das Problem lösen? Kann ich vielleicht helfen? Ich kenne mich doch aus. Lass uns das irgendwie so und so lösen. Das ist immer wieder auch bei solchen Veranstaltungen zu merken. Und das war jetzt auch so ein exemplarisches Erlebnis. Dr. Bunsen 2 hieß der übrigens, der Twitch-Streamer, der sich da angeboten hatte. Ja, genau. Das ist immer sehr interessant, aber irgendwie auch spaßig anzusehen. Ne? Und eigentlich geht es ja darum, dass man Probleme hat und diese irgendwie lösen kann. Und möglichst auf kreative Art und Weise noch. Ne? Ja. Das hat dann, glaube ich, mit einer halben Stunde Verspätung ungefähr angefangen. Ja. Der eigentlich als Workshop konzipierte, dann aber als Vorlesung oder Vortrag stattfindende Self-Organized Session. Und es war trotzdem irgendwie ganz interessant, aber auch eben zusätzlich nochmal auf dieser Meta-Ebene. Ne? Ja. Genau. Ja. Also so ein paar Vorträge beziehungsweise Self-Organized Sessions haben wir dann da angeschaut. Und diese Self-Organized Sessions, die sind dann jetzt nicht nur auf Dienst, auf Samstag, Sonntag beschränkt, sondern ich glaube, die haben jetzt noch für die ganze Woche da was im Wiki eingetragen und das läuft irgendwie so weiter. Ne? Deswegen meintest du, ob die jetzt schon zu Ende ist, die Veranstaltung oder nicht? Ja, dadurch, dass man eben keine Räumlichkeiten gemietet hat, aus denen man da raus muss, genau, hat das eben auch mal jetzt schnell so ein offenes Ende gefunden. Ja. Ja. Ja, vielleicht noch zu diesem Twitch-Stream. Ja. Und ja, vielleicht hakt es jetzt so ein bisschen, aber so als Vergleich haben wir ja bei uns an der Schule, da muss ich, glaube ich, aber auch noch mal ein bisschen detaillierter drüber reden, einmal im Jahr eine Messe, die stattfindet, wo Schüler eigene Projekte vorstellen. Und das ist auch im Wesentlichen auf so Messestände zugeschnitten und ein Vortragsprogramm. Und was mir gerade eben einfällt, es gab dann auch Schüler, die das streamen wollten. Und ja, die haben auch Twitch genommen, genau. Ja, und dann, also wir geben da keine Vorgaben, sondern sagen einfach, wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Haben dann aber schon so zu bedenken gegeben, ja, vielleicht will da nicht jeder unbedingt auf dem Stream drauf zu sehen sein. Die haben sich alles überlegt, wie kann man das jetzt quasi lösen, das Problem. Bei einem Vortrag ist es noch recht einfach, da sagt man das vorher und der Vortragende muss zustimmen und wenn jemand eine Frage stellen möchte aus dem Publikum, dann weiß der das in diesem Moment. Die haben aber auch noch, die sind aber auch noch rumgegangen mit der Kamera. Und haben dann so live aus den Besucherräumen herausgefilmt. Und da war dann die Idee, dass man entweder irgendwo Zettel aufhängt oder sie haben dann geguckt, jetzt ist der Raum vielleicht nicht gerade ganz so voll und haben das dann kurz vorher gesagt, wir kommen jetzt hier gleich rein, wollen hier mal kurz einen Stream aufnehmen. Ist das in Ordnung? Fand ich also irgendwie auch ganz gut, dass sie sich da so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Natürlich so ein bisschen auch motiviert von uns. Aber ja. Aber es ist auch wichtig, ne, dass man da sensibel mit umgeht und nicht einfach jeden beliebig ins Internet streamt, der das vielleicht gar nicht weiß oder möchte. Das ist eben auch jetzt der Unterschied, sag ich mal, zwischen Twitch und Jitsi, dass du bei Twitch oder eben auch bei den YouTube-Livestreams viel leichter die Möglichkeit hast, das aufzuzeichnen und das anschließend dann hochzuladen. Und manchmal weiß man vielleicht gar nicht, ob es vielleicht sogar automatisch passiert. Genau. Dass man da so einen Haken setzen muss, wie ich will aber nicht, dass das anschließend bei YouTube veröffentlicht wird oder bei Twitch. Mhm. Und das ist natürlich so die Kehrseite von diesen Plattformen, die einerseits bieten die ihren Dienst ja kostenlos an, andererseits wollen die aber auch irgendwie Geld verdienen. Und Videostreaming ist nichts, was man mal so eben macht. Das kostet eben serverseitig richtig viel Infrastruktur. Genau, das, wie ja auch bei der DIVOC da festgestellt wurde. Ne? Ja, ist ja auch nicht nur, ob das jetzt online dann für andere verfügbar ist, aber zumindest ist ja der Dienstanbieter, also kriegt ja die Bilder und die Informationen. Und, genau. Und irgendwas werden die damit auch machen, selbst wenn es nicht öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Ne? Und auch da muss man eben erstmal das Einverständnis einholen. Ja. Ja, diese chaotischen Veranstaltungen sind natürlich auch immer, oder was heißt natürlich, die sind so aus ihrer Historie heraus sehr darauf bedacht, Datenschutz zu wahren, freie Software zu verwenden, die Dienste selber zu hosten. Also vielleicht so genau das Gegenteil von dem, was man im Moment so wahrnimmt, wie Schulen agieren, also kommerzielle Plattformen benutzen, die Software verwenden, die nicht unter einer freien Lizenz stehen und datenschutzrechtlich problematisch sind. Also Teams oder Zoom sind ja jetzt irgendwie im Moment so die Gewinner der Stunde, aber unter verschiedenen Aspekten eben auch eher fraglich zu betrachten. Ja. Und daher war diese Gegenveranstaltung durchaus interessant, das einfach mal auszuprobieren und jetzt auch mal in der Wirklichkeit mal auszutesten, was denn da so geht. Wenn man unter, ich sag mal, ethisch, moralisch, gutem Gewissen das Ganze durchführen möchte. Ne? Ja. Ja, was noch vielleicht auch spannend oder interessant ist, und da muss man eben überlegen, wie man mit umgeht bei der DIVOC jetzt. Man hat ja sehr stark versucht, so diese sonstigen Chaos-Veranstaltungen, die eben irgendwie an einen Raum gebunden sind, eins zu eins mehr oder weniger ins Digitale zu übertragen. Und das funktioniert wahrscheinlich auch nicht bei jedem, also mit jedem Konzept so gut. Ne? Also diese Self-Organized Sessions, da muss man überlegen, ob da jetzt es überhaupt notwendig ist, dass jeder da sein Video auch einschalten darf oder irgendwie Audio-Beiträge leisten kann oder ob man da nicht ganz andere Ideen entwickelt, wie man dann solche Veranstaltungen durchführt. Ne? Ja, es sind ähnliche Reflexe, glaube ich, die jetzt auch wir, ich will mich da gar nicht von frei machen, ja. Unternehmen, indem wir das, was wir schon kennen, versuchen jetzt irgendwie zu übertragen in genau. das Digitale. Und am besten so, dass man möglichst wenig Anpassungen machen muss. Ja. Und ich stelle doch immer wieder fest, das funktioniert einfach nicht. Man hat andere Anforderungen und man muss, glaube ich, jetzt so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und bei diesen Self-Organized Sessions, ich war noch in einer anderen drin, die waren deutlich kleiner. Und also mit 4-5 Leuten stelle ich mir sowas viel besser vor. Ich glaube, das funktioniert einfach viel besser, auch in diesem digitalen Konzept. Bei 20-30, das mag noch in einem Raum gehen, wenn ich irgendwo einen Vortragsraum habe. Digital wird das schon echt schwer. Ja. Es fehlen viele, viele Kommunikationskanäle, die ich nicht sehe. Also ich sehe nicht, wie reagiert das Publikum. Ich sehe nicht, wie reagiert derjenige links oder rechts neben mir. Sind Leute interessiert, nicht interessiert? Wie viele sind überhaupt da? All das ist so ein bisschen schwammiger, wenn man das überträgt ins Digitale. Ja. Es ist, selbst wenn man jetzt nur Audio-Beiträge nimmt, also das gesprochene Wort, und sonst nichts hat, ist es schon schwierig, sich nicht immer ins Wort zu fallen, auch, ne? Ja. Wenn man da zu mehreren ist. Und das sind alles so Sachen, die muss man da irgendwie berücksichtigen und überlegen, wie man damit umgeht. Aber jetzt war das erstmal ein Versuch und da wird man irgendwie mit umgehen, ne? Und vielleicht das eine oder andere anders machen beim nächsten Mal. Wer weiß. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie jetzt andere Veranstaltungen damit umgehen, die jetzt danach ja auch kommen oder irgendwann auch wieder stattfinden. Inwieweit das jetzt auch vielleicht teilweise, zeitweise eine Option ist. Was ja schon recht früh war, ist, dass zum Beispiel beim Kongress Videos aufgezeichnet wurden. Dann kam es später, also die wurden dann irgendwann veröffentlicht, dann ging es darin, nee, lass uns doch einen Livestream machen. Also da gab es auch über die Zeit und über die Jahre eine Entwicklung hin, technische Möglichkeiten zu nutzen. Und jetzt dieses Medium der Konferenz oder der digitalen Teilnahme, das ist sicherlich alles noch nicht erschöpft, da geht noch viel mehr. Ja, genau. Bin ich sicher. Dann kommen wir zur nächsten. Ja. Die Pi and More steht da auf dem Zettel, auf dem virtuellen. Genau, die Pi and More. Keine typische Chaos-Veranstaltung. Ja. Sondern kommt so aus einem, was ist das, die Hochschule in Trier, ne? Aus deren Studentenkreis ist das, glaube ich, erwachsen und dreht sich rund um den Raspberry Pi. Kleiner Ein-Platinen-Computer. And more. Also and so, more. Ja, genau. Und aber es ist schon thematisch ein bisschen eingeschränkt, das stimmt. Ja. Und da geht es darum, dass diese Veranstaltung jedes Jahr einmal in Trier stattfindet und einmal woanders. War doch so, ne? Ja, deswegen haben sie immer eine Zahl, so 12, Pi and More Nummer 12 und dann die 12,5, die ist dann irgendwo anders. Woanders, und richtig. Wer jetzt also nicht, wie wir, Möglichkeit haben, weil es, glaube ich, auch nur einen Tag geht, mal einen Tag nach Trier zu fahren, die können das dann woanders auch mitnehmen. Genau, wobei das jetzt auch nicht, glaube ich, leider nicht so ganz deutschlandweit stattfindet, sondern eher auch im Umfeld von Trier da, ne? Ich glaube, das nächste jetzt für uns war mal so Krefeld, wo wir waren. Genau, da waren wir, glaube ich, jetzt ein oder zweimal. Ja, ich glaube zweimal. Dabei. Und genau, es geht um den Raspberry Pi. Das ist eben so ein kleiner Computer, der aus im Grunde genommen einer Platine besteht, wo alles drauf ist, was so ein Computer eben benötigt. Aber es geht auch um andere Mikrocontroller-Projekte, also Arduino zum Beispiel, oder Projekte, die sich um ja, die da in dieser Nähe sich befinden, thematisch, sage ich mal. Mhm. Ja. Ja, und da werden dann Vorträge hauptsächlich gemacht und ja. Workshops gibt es auch, ne? Workshops gibt es auch, genau. Und ich glaube, es gab auch so einen kleinen Ausstellungsbereich, ne, wo so Projektstände waren, oder? Oder verwechsle ich das jetzt gerade? Nee, da gab es auch dann immer Projekte, ich glaube, von Studenten, die an der Uni irgendwie Abschlussarbeiten oder irgendwelche semesterweiten Projekte dann gemacht haben und das dann dort vorstellen. Genau. Genau. Ja, und also auch da lohnt es sich mal, solche Veranstaltungen aufzusuchen, die so im Hochschulbereich sind. Ne? Also ich denke, also auch für, also gerade in der beruflichen Bildung, für die berufliche Bildung ist das auch interessant, solche Veranstaltungen mal zu besuchen. Ja, es wundert mich sowieso, dass Unis sich da so ein bisschen zurückhalten, ne, in diesem gesamten Feld, sag ich mal, der experimentellen Bildung. Wenn man es jetzt nicht chaotische Bildung nennen möchte, klingt das vielleicht irgendwie so ein bisschen netter. Ja, professioneller. Oder wir nehmen das auch nicht wahr. Also kann auch sein, dass wir da vielleicht irgendwie, dass die Werbung an uns vorbeigegangen ist. Das hab ich zumindest auch festgestellt, dass da was stattfindet, aber uns vielleicht auch nicht erreicht. Ne? Gab da ja mal so eine Fortbildung für Informatiklehrer oder sowas. Ne? Da haben wir per Zufall irgendwie. In Nordrhein-Westfalen, gibt's den, auch einmal im Jahr ist jetzt ausgefallen. Ein sehr erlesener Zirkel. Ich glaube, wir waren da nur zu, weiß ich nicht, 8 Leute oder so waren das. Ne? Aber vielleicht ist da, sollten sich Hochschulen da noch mal so ein bisschen mehr öffnen. Und ich glaube, man denkt auch immer wieder so in, also man adressiert hauptsächlich Abiturienten oder Leute, die studieren. Mhm. Und die Chaos-Veranstaltungen, die wir jetzt gerade alle genannt haben, die haben diesen Blick nicht. Nee, das stimmt. Sondern die gucken, sobald du, sag ich mal, einen Lötkolben halten kannst, bist du qualifiziert. Ne? Ja, so ist das, ja, definitiv. Und selbst wenn nicht, kannst du es lernen halt. Ne? Also. Ja, also man sollte schon irgendwie laufen können und so. Ne? Ja, vielleicht auch das. Also gibt es gar nicht so eine große, gibt es keine Voraussetzung. Man muss interessiert sein, das ist, glaube ich, so die Frage. Aber es interessiert so überhaupt gar nicht, hast du Abi, hast du kein Abi? Ja. Was machst du beruflich eigentlich? So vielleicht in der dritten, vierten Frage eher so, hey, ist mal ein cooles Projekt oder Mensch, was ist denn das für eine interessante Sache da auf deinem Laptop, zeig mal. Ja. Und vielleicht sind da die Hochschulen noch so ein bisschen blind für so etwas oder wurden blind gemacht durch irgendwelche Prozesse. Ich will vielleicht auch unsere Schule da gar nicht so ausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie offen wir so auf andere wirken. Berufliche Bildung und Berufsschulen sind ja auch ansonsten, sage ich mal, in der Gesellschaft nicht so bekannt, wie wir uns das wünschen würden. Ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Sind eher so immer an letzter Stelle genannt, wenn es um Schule geht. Ne? Genau, ja. Ja, ich weiß auch nicht, woran das so richtig liegt. Also vielleicht hat man auch manchmal das Gefühl oder bestehen Ängste, dass andere was abgucken oder das für schlecht befinden. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, man so zurückhaltend ist. Dass fehlende Ressourcen eine Rolle spielen und vor allem die Ressource Zeit. Dass so die Muße fehlt, mal zu überlegen, so jetzt haben wir ja eigentlich mal Zeit, was könnten wir jetzt mal machen? Sondern häufig hat man Anforderungen, die von außen kommen oder Projekte, die irgendwie erledigt werden müssen. Und so dieses mußevolle mal so ein bisschen um sich blicken, mal so ein bisschen gucken, was es so sonst noch so gibt, das fehlt häufig, denke ich. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt so von der Schule ausgeht, dann ist es ja so, als Lehrer hat man eben da irgendwie ein bestimmtes Stundenkontingent, was man pro Woche abarbeiten muss. Ne? Und da ist dann gar nicht mehr so viel Zeit noch übrig, um eben noch Experimente zusätzlich zu machen. Es ist dann die berühmte letzte Woche vor den Ferien. Ja, genau. Da geht sowas mal noch eher. Ja. Dann ist aber auch sind schon viele Schüler weg. Ne? Bei uns sind sie entweder im Praktikum oder durch die Prüfung schon weg und manchmal dünnt dann alles aus. Und ich glaube, es ist auch eine ungeschickte Wahl, weil viele Schüler nicht so motiviert sind in dieser Zeit. Auch das. Weil sie denken, ach ja, das wird ja jetzt nur gemacht, damit wir hier irgendwie was zu tun haben. Ja. Weil die Noten sind geschrieben, ne? Die Messe ist gelesen. Ja, aber das ist ja auch das Gute daran. Ne? Also deswegen kann man es da eben leichter machen, weil man vielleicht nicht mehr irgendwie noch die Klassenarbeit schreiben muss, sondern ja immer experimentieren kann. Und man muss eben natürlich trotzdem organisieren, dass da alle Kollegen, die sonst in der Klasse vielleicht Unterricht hätten, dass die ihren Unterricht dann abtreten für die Zeit oder sich mit beteiligen an den Projekten oder an der Durchführung. Aber zumindest ist man da schon mal dieses Bündel der Leistungsbewertung ist man los, ne? Und vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm, wenn dann manche Schüler gar nicht so interessiert sind, solange es interessierte Schüler gibt. Und ich denke mal, das ist vielleicht noch besser, sich sowas zu überlegen oder zumindest mal auszuprobieren, als vielleicht den 100. Film an dem Tag zu gucken, weil ja sowieso das die letzte Stunde vor den Ferien ist. Ja, vielleicht mal ein CTF machen oder genau. Was wir ja auch gemacht haben, war mal ein kleiner Game Jam. Ja. Wo Schüler sich selber überlegen konnten, ein Spiel zu erstellen und dann hatten sie ein paar Tage Zeit und am Ende wurde das vorgestellt. Genau, ja, sogar ein paar Wochen haben wir da Zeit. Ein paar Wochen haben wir sogar, ja. Als so der Unterrichtsstoff quasi vorbei war, der klassische, dann war noch ein bisschen Zeit übrig. Und wir haben auch wir haben auch Spiele erstellt, ne? Genau, ja. Also wir haben auch dazugelernt an der Stelle, ne, und haben richtig. Dann selber auch was erstellt und am Ende auch dann vorgestellt und gezeigt. Genau, ja. Ja, es ist natürlich immer spannend, dann auch zu sehen, was so die Schüler eigentlich für eine Kreativität haben, die man sonst gar nicht so abruft, ne? Einige Schüler zumindest, wenn man eben nur mal die Freiheiten da lässt an der Stelle. Aber Game Jam ist noch ein gutes Stichwort, da kommen wir zum letzten Punkt. Last but not least, haben wir hier noch auf der Liste, ja, einen Game Jam. Was ist denn eigentlich ein Game Jam? Ja. Wobei wir da nicht zu sehr in die Tiefe gehen sollten, weil wir da noch einen Gast haben, der solche Game Jams organisiert und der wird uns noch viele interessante Sachen dazu erzählen. Ja. Aber wir können es ja schon mal so ein bisschen anteasern. Genau. Was ist denn das, ein Game Jam? Ja, also man kennt ja ein Jam so aus der Musik vielleicht am ehesten, wo sich viele oder mehrere mehr oder weniger begabte Musiker zusammentun und da jeder so sein Supertalent quasi beiträgt. Jeder spielt sein eigenes Lied. Jeder spielt sein eigenes Lied. Ne? Vielleicht kommt auch zusammen ein Lied dann raus, wenn man sich da zusammentut. Und das ist alles ein bisschen improvisiert, glaube ich auch. Und so ist das da auch, nur dass da eben Spiele entwickelt werden. Und das in einer relativ kurzen Zeit. Also da bei dem Game Jam eben so ein Tag, und also wo man mehrere Stunden hat. Und dann findet man sich auch eben spontan in kleinere Teams zusammen und entwickelt ein Spiel. Und da gehört natürlich eine Idee dazu, da gehört vielleicht was mit Grafik dazu, vielleicht was mit Musik auch. Und so kann jeder da irgendwie was so beitragen. Und am Ende hat man zumindest hat man ein Ergebnis und stellt das den anderen vor. Und genau, man beschäftigt sich eben auch wieder für eine begrenzte Zeit, aber dann dafür sehr intensiv mit irgendwas, was man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Ne? Und so ein Spiel ist natürlich erstmal eine super Motivation, ein Spiel zu erstellen. Spiel, das steht erstmal generell für Spaß. Spiele spielt man nicht aus einer Pflicht heraus, sondern weil es einem Spaß macht. Ja. Deswegen hatten wir da ja auch eine gute Möglichkeit, Schüler dafür zu motivieren, hey, erstellt doch auch mal ein Spiel. Und ich sag mal so hintenrum muss man sich aber auf einmal dann auch mit Inhalten beschäftigen, die gar nichts so sehr mit dem Spiel zu tun haben, wie Software, wie Spielidee, Grafik, Sound. Und das ist vielleicht auch was man jetzt so bei den anderen Dingen, die wir so angesprochen haben, nicht so häufig hat, dass diese Konstellation von unterschiedlichen Potenzialen zusammenkommt. Also ein Musiker, ein Grafiker, jemand mit einer coolen Spielidee. Das findet man so. Bei den anderen Veranstaltungen ist es häufig eher technischer Natur, dass man da Qualifikationen dann benötigt. Genau. Ja. Und da habe ich auch festgestellt, wir haben ja verschiedene Spiele gemacht und egal, was wir uns für einen Mist auch da so überlegt haben und wie schlecht das dann am Ende funktioniert hat, wenn es einen coolen Soundtrack hatte, dann hat es das Spiel wert. Dann hat es das Spiel einfach gerettet. Also wir hatten da manchmal einfach total krudes Zeug. Aber wenn die richtige Musik dann da drunter liegt, dann hat es einfach trotzdem noch mal viel mehr Spaß gemacht. Ja, es ist halt insgesamt so ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Bereichen, Fachbereichen vielleicht auch. Ne? Und jeder trägt da so seins bei und kann eben da vielleicht auch mal eine misslungene Spielidee noch ein bisschen aufwerten wieder. Das stimmt, ja. Vor allem für so eine Spielidee, also was brauchst du da für Vorerfahrung? Also höchstens mal was gespielt zu haben. Aber da kann sich doch jeder irgendwie auch einbringen mit einer Spielidee, der, sag ich mal, technisch keine Ahnung hat, der nicht musikalisch ist und kein Grafiker. Der kann zumindest bei der Spielidee was einbringen. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man dann bei Schülern so ganz unterschiedliche Potenziale nochmal zusammenbringen kann. Richtig, ja. Die sonst im Unterricht tatsächlich ja nicht unbedingt zusammenfinden. Ja. Da hat man ja häufig das irgendwie, okay, macht mal Arbeitsgruppen. Okay, wo ist der Nerd? Da gehe ich am besten dazu, da habe ich nicht so viel zu tun. Hm. Oder der Nerd sagt, wo ist der andere Nerd? Dann kriege ich wenigstens was geschafft. Und aber der Nerd fragt nicht, ja, wo ist denn jetzt hier jemand, der gut zeichnen kann? Oder sowas. Ja, ne? Genau. Das fehlt häufig und das hat eigentlich gut geklappt. Ne? Wir können ja noch mal kurz sagen, wie wir das gemacht haben im Schulkontext. Mhm. Wir haben am Anfang, wie sich das gehört, ein Arbeitsblatt ausgeteilt. Natürlich. Also, es war mehr so ein Planungszettel. Da stand oben drauf der Name des Spiels, eine kurze Beschreibung, ein, zwei Sätze, was man sich so ungefähr vorstellt. Und den Namen der Leute, die in diesem Team zusammenarbeiten. Richtig, genau. Das waren die wesentlichen Dinge. Das war aber auch wichtig, dieser Zettel. Denn dadurch hat man sich auch in einer gewissen Weise festgelegt. Verpflichtet, ja. Das war am Anfang so das Problem, als wir das erste Mal gemacht haben. 1000 Leute haben 1000 Ideen und am Ende kommt nichts bei rum. Und hier muss man dann einfach sagen, okay, wir machen jetzt ein Jump'n'Run. Oder wir machen jetzt hier irgendein Puzzlespiel. Oder wir machen irgendwas mit einer interessanten Hardware-Komponente. Genau. Und ich weiß auch, wer jetzt da beteiligt ist. Man hat nicht so dieses Rumhüpfen und ich möchte aber jetzt eigentlich woanders. Das ist natürlich alles möglich, aber es geht dann über unseren Tisch, ne? Weil die dann einmal sagen, ich möchte doch lieber mit denen zusammenarbeiten. Richtig, genau. Die Hürde ist ein bisschen größer dann. Genau. Dann da so eine Varianz rein. Also die Schüler verpflichten sich, obwohl das natürlich jetzt ein hartes Wort ist, ne? Ja. In dem Kontext, aber die verpflichten sich so ein bisschen indirekt vielleicht da eben an diesem Projekt mitzuwirken, wofür sie sich da bereit erklärt haben. Ne? Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie eine To-Do-Liste. Ne? Wenn ich irgendwas erledige, dann schreibe ich das auf einen Zettel, einfach auch, um mich selber zu verpflichten, das zu tun. Genau. Ja, häufig weiß ich ja, was vielleicht ansteht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es auch eine Art Übersicht. Aber auch so ein To-Do abzuhaken und irgendwo auch stehen zu haben und zu wissen, ich muss mich darum kümmern, ist nochmal ein anderer Druck, der da entstehen kann. Ja. Genau. Aber hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Also die Schüler merken dann ja vielleicht auch, wenn sie in der ersten Idee hatten, ob die vielleicht zu groß war oder ob da wenn man so noch gar nicht so richtig die Idee hat, wie man da rangeht und was so die einzelnen Teilprobleme sind, die da zu lösen sind, weiß man ja vielleicht noch gar nicht, was da so auf einen zukommt. Und dann wurde vielleicht die Spielidee noch ein bisschen verkleinert am Ende auch. Oder es wurde eben nur ein Aspekt oder ein Teil davon realisiert. Ne? Ja, und um das noch abzuschließen, der Zettel hat dann am Ende auch die Funktion gehabt, so, jetzt machen wir mal die Präsentation. Und da geht jetzt, also da ist jetzt nicht so, dass irgendwie einer dann so unter den Tisch geht, irgendeine Spielidee, die wird jetzt nicht vergessen oder übersehen, denn wir haben es ja alle irgendwo aufgeschrieben und ja, die haben wir dann einfach nach und nach da vorgelesen und dann haben die das vorgestellt und dann mussten die sagen, wenn sie nichts hingekriegt haben, ja, wir haben aber nichts oder nur einen Anfang und dann haben sie aber trotzdem irgendwas gezeigt. In vielen Fällen waren sie sich vielleicht einfach nur ein bisschen unsicher, ne? Ja. Ja, aber das ist ja auch zumindest eine Erkenntnis, wenn man eben Schwierigkeiten hat, dann hat man auch was gelernt. Ne? Also das gehört ja, finde ich, auch dazu und ist ja auch wichtig, da so eine gewisse Fehlerkultur zu haben und das einfach zu akzeptieren und eben für gar nicht so schlecht zu befinden, wenn man da auch mal nicht zum Ergebnis oder nicht zum Ziel gekommen ist, was man sich ursprünglich gesetzt hatte. Ne? Vielleicht ist das auch so ein sehr gutes, alle bisherigen Veranstaltungen spannendes Konzept, diese Fehlertoleranz und dieses, die Kultur des Unperfekten. Das hast du bei Barcamps, das hast du bei Chaos-Veranstaltungen, das hattest du bei dem digital verteilten Online-Chaos. Ja, genau. Und auch bei diesem Game Jam. Du hast einfach keine Zeit, Das ist zum einen ein Druck, zum anderen aber eine Erleichterung. Ich weiß, es muss kein perfektes Spiel mit Multiplayer und Highscore-Liste und riesigem Level-Design sein. Genau. Sondern es kommt auf das kleine, aber fertige dann am Ende an. Und genau. Man hat vielleicht, was zu zeigen eben, ne? Vielleicht sollte man das häufiger mal motivieren, weg vom Perfekten. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was häufig in der Schule dran, also es wird ja immer der Fehler angestrichen. Der steht ja immer im Vordergrund. Ja, stimmt. Zumindest aus einer Lehrerperspektive. Und wenn man sich da so ein bisschen von trennt und mehr so auf das Unperfekte hinarbeitet, auch gerade jetzt in dieser Zeit müssen wir das ja. Wir können ja gar nicht so in dem Maße korrigieren oder auch zurechtweisen, wie man das sonst vielleicht macht. Ne? Also, wenn jemand zu spät kommt oder wenn jemand gar nicht da ist in der Videokonferenz, die ich da habe, ist das eben eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Genau. Ja, mehr zum Minigame Jam dann in einer der nächsten Folgen. Ich bin gespannt. Und ich erstmal. Du erstmal, ja. Gut. Haben wir noch was? Hat noch jemand Fragen? Ich glaube nicht. Wie immer typisch, nicht. Die typische Lehrerfrage. Ja. Ne? Nein, wir können jetzt in die Pause gehen. 90 Minuten sind da jetzt auch rum. Ja, tatsächlich. Müsste ungefähr hinkommen. Ne? Es müsste also gleich schellen, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und damit ist dann auch diese Unterrichtsstunde an dieser Stelle erstmal wieder beendet. Genau, können wir dann schon mal einpacken, ja. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Okay, es muss ja auch bestimmt irgendjemand seinen Zug noch bekommen oder den Bus. Ja, auf jeden Fall. Deswegen 5 Minuten früher, danke. Ich stelle auch schon mal einen Stuhl hoch. Genau. Wir stellen die Stühle jeder bei sich im Homeoffice alle mal hoch, setzen uns nicht in den Bus, der uns nicht nach Hause bringt, weil wir ja schon da sind. Genau. Auch das sind so, ja, auch das interessant sind so Dinge, ne? Im so Homeoffice. Rituale immer, ne? Irgendwie. Genau, fehlt das alles, ne? Ja. Gut. Dann haben wir es damit. Ja. Dann sagen wir da erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Immer schön die Hände waschen, zu Hause bleiben. Symptomfrei bleiben. Danke, dass du da warst, Reinhard. Ja, sehr gerne. Immer gerne wieder. Deswegen hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ja. Bisher wurdest du noch nicht rausgewählt, sondern gut, im Gegenteil, das beruhigt mich. Immer wieder angefordert. Sehr schön. Ja, ich danke auch. Und dann würde ich sagen, bis bald mal wieder. Ne? Okay. Und tschüss. Tschüss zusammen.